Die Rede der Gläubigen, wenn sie zu Allah und seinem Gesandten gerufen werden, damit er zwischen ihnen richte, besteht nur darin, dass sie sagen, wir hören und gehorchen. Das sind diejenigen, denen es wohl ergeht.